Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Manche Bakterien sind gefürchtete Krankheitserreger. Andere wiederum leisten im menschlichen Darm nützliche Dienste, weit über die Verdauung hinaus. Manche Forscher glauben sogar, dass Darmbakterien einen direkten Einfluss haben auf unser Gehirn. Das Gehirn selbst jedoch ist vollkommen steril, so lautete zumindest bisher die Lehrmeinung. Nun berichten aber Forschende aus den USA, dass sie auch in den Nervenzellen des Denkapparats Bakterien gefunden haben. Und das eröffnet die Debatte über ein potenzielles Gehirnmikrobiom. Den Stand der Diskussion fasst Lucian Haas zusammen. Oh my gosh, I've never had so many people at a poster in my life. Wenn Rosalinda Roberts an die jüngste Tagung der Society for Neuroscience im kalifornischen San Diego zurückdenkt, ist sie immer noch ganz aufgeregt. Die Anatomin von der University of Alabama hatte dort ein vielbeachtetes Poster präsentiert, mit vorläufigen Ergebnissen aus ihrem Labor. Sie zeigen elektronenmikroskopische Aufnahmen von Gewebeschnitten des menschlichen Gehirns, entnommen von zuvor verstorbenen Patienten. Dabei sind an und in manchen Zellen kleine, abgekapselte Strukturen zu erkennen, die dort eigentlich nicht hingehören. Intakte Bakterien. Und das in einem Organ, das normalerweise als steril betrachtet wird. Rosalinda Roberts Funde von Bakterien im Gehirn haben in der Fachwelt Diskussionen entfacht. Dass da Bakterien da sind und die sind ja sehr abgekapselt und die Bilder, die zeigen auf Bakterien, das bezweifle ich nicht. Aber ich bezweifle, ob intakte Bakterien im Säugegehirn und im Menschengehirn tatsächlich eine funktionelle Bedeutung haben. Thomas Bosch von der Uni Kiel ist überzeugt, dass Menschen sogenannte Metaorganismen sind. Also eine funktionelle Einheit von menschlichen Zellen mit ebenfalls im Körper siedelnden Bakterien. Im Darm beispielsweise sind Bakterien allgegenwärtig und bilden dort das sogenannte Darmmikrobiom. Studien an Mäusen haben gezeigt, dass Darmbakterien sogar Einfluss haben können auf bestimmte Hirnfunktionen. Forscher sprechen von der Darm-Hirn-Achse. Wie sie funktioniert, ist unklar. Thomas Bosch geht davon aus, dass die Darmbakterien bestimmte Stoffe absondern, die bis ins Hirn gelangen. Was aber wäre, wenn das Gehirn ein eigenes Mikrobiom besäße? Bakterien, die direkt in und um die Hirnzellen siedeln. Das wäre ein Paradigmenwechsel. Das Mikrobiom im Darm wird eindeutig von den Bakterien dort gebildet. Nun wird viel über die Darm-Hirn-Achse gesprochen, aber interessanterweise kann niemand genau sagen, wie die Stoffwechselprodukte der Bakterien es bis ins Hirn schaffen. Rosalinda Roberts hält es für denkbar, dass Bakterien direkt im Gehirn eine Rolle spielen könnten. Jene Mikroben, die sie in den Hirngewebeschnitten entdeckte, gehören sogar zu Stämmen wie Bacteroidetes, Firmicutes und Proteobacteria. Diese kommen auch im Darm vor. Es wäre eine faszinierende Vorstellung, wenn die Darm-Hirn-Achse nicht auf einer Fernwirkung beruhte, sondern auf einer direkten Einflussnahme vor Ort. Noch ist das Spekulation, zumal die Funde erst noch bestätigt werden müssen. Bisher kann Rosalinda Roberts nicht eindeutig ausschließen, dass die Bakterien durch eine Kontamination in die Proben gelangt sein könnten, auch wenn manche Anzeichen dagegen sprechen. Zum Beispiel fand sie die Bakterien nicht überall im Hirn. Sie saßen bevorzugt in bestimmten Bereichen und dort in bestimmten Zelltypen. Das ist wirklich eindrucksvoll. Auf einem der Bilder sieht man zwei Nervenzellen direkt nebeneinander. Eine ist voll mit Bakterien und an der anderen sind gar keine. Wenn es sich um eine bakterielle Verunreinigung handeln würde, dann würde ich diese überall erwarten. Auch Thomas Bosch ist über solche Details etwas verwundert. Dennoch warnt er davor, allzu schnell weitreichende Schlüsse über deren Bedeutung zu ziehen. Das halte ich wirklich für gefährlich, wenn ich mit so einer Message, mit Ausrufezeichen, die Studie heißt The Human Brain Microbiome, der R-Bacteria, Ausrufezeichen, hingehe, dann würde ich erwarten, dass da eine tiefere Analyse vorliegt, die über die Histologie an diesen Gehirnschnitten hinausgeht. Und die Autoren waren möglicherweise überrascht von ihren, was sie da sehen, und haben das, meine ich, ziemlich überinterpretiert. Ein Beitrag von Lucian Haas über die Debatte, ob unser Gehirn ein eigenes Mikrobiom besitzt.